Abschnitt 3. Artefakte von uralter Macht. Aus magische Foki aller Art, Kräfte und Eigenheiten. Unter den zahlreichen magischen Foki, die auf unserer Welt existieren, sind die wohl mächtigsten, sieht man einmal von dem Zepter von Varant und dem Stab des ewigen Wanderers ab, die von den alten Völkern erschaffenen. Die Formeln zur Erschaffung derartiger Foki sind mit den Altvorderen untergegangen, und so finden sich heute nur noch wenige Foki solcher Macht. Diese wenigen wurden vornehmlich in den Ruinen der Varanta, in den Waldungen und Ländereien der Freistadt Geldern und auf der Insel Kurines gefunden. Sie alle haben die Tatsache gemein, dass sie die Form länglicher, glatter Steine besitzen. Wie in allen Foki wohnt auch ihnen keine direkte Macht inne. Doch besitzen sie eine sehr hohe Affinität zu der Mana, genannten magischen Kraft. Einem Magus ist es möglich, diese anfangs leeren und kraftlosen Gefäße mit seinem Mana oder Mana, welches er aus der Umgebung zieht, anzufüllen. Genauer wird diese Praxis in dem Kapitel über die Aufladung magischer Foki beschrieben. Bei magischen Ritualen kann der Magus die im Fokus gespeicherte Kraft freilassen und für seine Zwecke nutzen. Da die Foki einerseits eine Menge an Mana speichern können, die einen gewöhnlichen Menschen umbringen würden, andererseits das Mana mehrerer Magier bündeln können, ermöglichen sie mächtige Zauber, die ein gewöhnlicher Magus niemals durchführen könnte. Derartige Zauber und Rituale verlangen jedoch ein hohes magisches Geschick. Ferner ist die durch die Foki freigesetzte Macht mitunter so stark, dass ein Magier alleine, und sei er noch so mächtig, sie nicht kontrollieren kann. In diesem Fall ist eine Zusammenarbeit mehrerer Magier notwendig. Bathos von Laran, Erzmagier des Feuers, Lordkanzler seiner Majestät, König Robas dem Ersten. Kapitel 28. Der Fall der Bruderschaft. Dieser dämliche Narr, dieser verdammte Idiot. Wie konnte er nur so blöd sein, einfach diesen Stein zu aktivieren? Wahrscheinlich hatte er sich inmitten einer Armee von Orks teleportiert oder auf den Grund des Meeres oder zu einem Punkt außerhalb der Barriere. Auch Letzteres hätte zu seinem Tod geführt. Denn wie ich von Milton wusste, konnte man der Barriere selbst mittels Teleportation nicht entkommen. Ich ruhte erschöpft am Fuß der Säule. Es war vorbei. Die Orks waren tot, die Templer waren tot und Lukor war sonst wo. Ich würde mich nur kurz ausruhen und dann zur Bruderschaft zurückkehren. Doch was war das? Hatte ich nicht eben ein Geräusch gehört? Ich wandte mich um und sah, dass die Wand, vor der Lukor gerade verschwunden war, langsam in den Boden hinabfuhr. Hinter der Wand tat sich ein langer, breiter Gang auf und in dem Gang stand Balukor, die Hand auf einem Schalter an der Wand. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Wir sind unserem Ziel sehr nahe, rief er. Ich erhob mich leicht perplex. Damit hatte ich nun wirklich nicht mehr gerechnet. Langsam ging ich auf Lukor zu. Dann blickte ich in den Gang. »Sieht mir nur nach dem Weg zu einer weiteren Grabkammer aus«, sagte ich skeptisch. »Nein, der Schläfer hat mich an diesen Ort geführt. Hier wird er sich offenbaren.« Ich zuckte mit den Schultern und folgte Lukor den langen Gang entlang. Am Ende des Ganges lag eine kleine, kreisrunde Grabkammer, deren Wand in Brusthöhe von einem Stachelkranz verziert war. Auf einem großen Steintisch in der Mitte des Raums lag ausgestreckt eine orkische Mumie. Auf ihrer Brust ruhte ein langes, reich verziertes Schwert. Ringsum lagen andere Waffen und kostbare Grabbeigaben. Zweifellos war dieser Ork zu Lebzeiten sehr mächtig gewesen. Doch von einem Zeichen des Schläfers fehlte jede Spur. Ich blieb am Eingang stehen, doch Lukor wankte langsam in den Raum hinein. Er taumelte auf den Steintisch zu, sah sich dabei verstört um und fiel dann vor dem Tisch auf die Knie. »Nein! Das darf nicht sein! Meister! Erhöre mich! Gib mir ein Zeichen!« »Nein!« »Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt«, dachte ich. »Du!« Bar-Lukor drehte sich um und entsetzt sah ich, dass er blasser geworden war und ein roter Schimmer in seinen Augen lag. Als er weitersprach, wirkte seine Stimme verzerrt und unnatürlich. »Du bist an allem schuld! Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt! Und nun werde ich für deinen Frevel bestraft! Aber ich werde die Gunst meines Meisters wiedererlangen! Ich werde ihm ein Opfer darbringen! Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich erleuchten und zu seiner rechten Hand machen! Stirb, Ungläubiger!« Und mit diesen Worten fuhr er mir mit beiden Händen an die Gurgel, drückte mich mit dem Rücken gegen die steinerne Wand und versuchte, mich zu erwürgen. Ich packte seine Hände und zog sie mit aller Kraft von meinem Hals weg, doch der Guru ließ nicht von mir ab. Eine Weile rangen wir miteinander. »Was tust du?« presste ich hervor. »Dein Blut soll mein Opfer an den Meister sein!« Ich stieß den Guru von mir weg und packte das Templerschwert. Schützend hielt ich es mir vor den Körper. »Es ist alles in Ordnung«, sagte ich. »Ich habe dir das Leben gerettet und dir bei deiner Suche geholfen, weißt du nicht mehr. Alles wird gut. Wir gehen jetzt in den Sumpf zurück. Der Schläfer wird schon Gründe haben, warum er sich nicht zeigt.« »Ja, du bist der Grund«, schrie Lukor und griff nach einem orkischen Dolch, welcher für Menschen die Länge eines Kurzschwertes hatte. »Mach keinen Scheiß, ich will dir nichts tun.« »Das kannst du auch gar nicht. Der Schläfer schützt mich.« Lukor stürzte auf mich zu. Ich parierte den Schlag mühelos, ebenso den nächsten. Den übernächsten lenkte ich gegen die Wand. Dann machte ich einen Ausfallschritt nach vorne. Lukor wich nach hinten aus, das Schwert hoch erhoben, stolperte und fiel nach hinten. Er stieß ein ersticktes Stöhnen aus, als sich eine der Stacheln in seinen Rücken bohrte. Dann sackte er zusammen. Ich sank zu Boden. Ich war erschöpft von all den Kämpfen und entsetzt über das, was hier geschehen war. Einige Zeit lang lag ich einfach nur da, fragte mich, wohin das noch alles führen sollte. In mir war es leer. Ich hatte keine Gedanken und keine Gefühle in mir. Dann jedoch, nach einiger Zeit, erhob ich mich und kehrte in den Sumpf zurück. Auf den ersten Blick schien es, als hätte Kor Anga sich seit meinem Aufbruch nicht gerührt. Doch der erste Blick täuschte. Seine Rüstung war verdreckt, als hätte er bis zur Hüfte im Schlamm gewartet. Das Metall wies Kratzer und Dellen, wie von großen Zähnen auf. Das Schwert auf seinem Rücken war blutverschmiert und auf seinem kahl geschorenen Kopf glänzten Schweißperlen. »Du bist zurück. Aber was ist geschehen? Wo sind Baluko und die Templer?« »Tot.« »Tot? Aber...« Kor Anga schien entsetzt. »Der Friedhof war nicht verlassen«, erklärte ich. »Da wimmelte es nur so von Orks. Sie hatten, als ich eintraf, bereits alle Templer getötet. 7 von ihnen fielen im Kampf. 3 wurden überwältigt und irgendeinem orkischen Gott geopfert.« Kor Anga schien sprachlos. »Bar Lukor sollte auch geopfert werden«, fuhr ich fort. Ich konnte ihn davor bewahren und wir haben den Friedhof nach einem Zeichen abgesucht. Als wir jedoch keines fanden, wurde er wahnsinnig. Er griff mich an und wollte mich dem Schläfer opfern. Ich wollte ihn nicht töten. Er ist gestolpert und... Dich trifft keine Schuld, sagte Koranga langsam. Aber das ist einfach furchtbar. Der Templer erhob sich. Ich verstehe das nicht. Die Vision war eindeutig. Weshalb hat uns der Schläfer nicht gewarnt? Weshalb war dort kein Zeichen von ihm zu finden? Wie konnte er das nur zulassen? Anga schien zutiefst erschüttert. Nun, vielleicht wollte er ja, dass das passiert, gab ich vorsichtig zu bedenken. Diese Gedanken schweiften schon den ganzen Rückweg über durch meinen Kopf. Nein, ich weigere mich zu glauben, dass der Einfluss des Schläfers dies... Das kann nicht, darf nicht. Und was ist mit Nyras? Fragte ich. Mit den Goblins? Und mit Iberion? Koranga warf einen kurzen Blick auf seinen noch immer ohnmächtigen Meister. All unsere Hoffnungen ruhen nun auf Iberion. Vielleicht weiß er Rat. Vielleicht kann er Licht ins Dunkel bringen. Das alles darf einfach nicht vergebens gewesen sein. Aber Iberion ist doch noch immer bewusstlos. Er muss bald erwachen. Ich bin in den Sumpf gegangen, habe gegen die Sumpfhaie gekämpft und dort seltene Pflanzen gesammelt. Heilwurzeln, Herrscherkraut und Kronstöcke. Korkalom hat daraus mit Hilfe der Novizen Lester, Fortuno und Kane einen Heiltrank gebraut. Ich persönlich hätte Kalom ja keinen Heiltrank für Iberion brauen lassen. Wer konnte schon wissen, was der Alte da noch so alles hineinmischte? Doch Kalom war nun einmal der Alchemist und der zweite Mann, und so wollte ich jetzt nicht offen meine Bedenken äußern. Ich musste einfach hoffen, dass er unter den Augen der drei Novizen kein Gift hatte zusammenbrauen können. Ich entschloss mich, mit Anga auf Iberions Erwachen zu warten. Eine Viertelstunde standen wir schweigend da. Dann regte sich Iberion. Zuerst war nur ein leises Stöhnen zu vernehmen. Dann ein etwas deutlicheres. Koranga sank neben Iberion auf die Knie. Meister! Iberion stöhnte abermals, versuchte den Kopf zu heben und streckte die zittrige Hand aus. Doch er war noch zu schwach. Sein Kopf sank wieder auf den Boden und seine Hand schloss sich um nichts als Luft und fiel dann kraftlos zurück. Meister! Anga stützte Iberions Kopf mit seiner Hand und blickte besorgt auf ihn hinunter. Ich trat ein Stück näher. Iberion blickte Koranga aus weit aufgerissenen Augen an. Ich sah ihn, stieß er hervor. Abermals streckte er seine Hand aus. Diesmal schloss sie sich um Angas Schulter. Ein heftiger Schmerz schien ihn zu durchzucken. Er ist nicht für den wir ihn gehalten. In Iberions Stimme lag nichts Rauchiges mehr, nur noch Angst und Entsetzen. Ruht euch aus, Meister. Ruht euch aus, Meister. Die mentalen Anstrengungen bei der großen Anrufung waren sicher gewaltig. Ihr wart ohnmächtig und wahrscheinlich hattet ihr einen Albtraum. Ihr müsst euch ausruhen. Es ist alles in Ordnung, versuchte Koranga seinen Meister zu beruhigen. Nein, schreckliche Dinge. Muss warnen. Hört mir zu. Dürft ihn nicht wecken. Dürfen nicht anrufen. Waren verblendet. Dumm. Aber ich sah ihn. Der Schläfer. Ein Schmerz, stärker als der letzte, durchzuckte den obersten Guru. Ein Dämon. Sah ihn. Ein Erzdämon. Was sagt ihr da, Meister? Anga schien entsetzt. Ein Erzdämon. Darf nicht erwachen. Das Ende. Versprich mir. Was, Meister? Wir haben Fehler gemacht. Wir dürfen den Schläfer nicht mehr anbeten. Dürfen ihn nicht erwecken. Das Böse darf nicht erwachen. Versprich, wende dich ab. Du darfst den Schläfer nicht wecken. Hörst du? Iberion krallte sich nun regelrecht in Angers Schulterplatte. Versprich es! Ja, Meister. Ich schwöre es. Gut. Die Wasser... Wassermagier. Was ist mit den Wassermagiern, Meister? Fragte Angar aufgeregt. Sie... Ihr Plan... letzte Hoffnung... Fokus und Alma. Vielleicht brauchen sie. Bringe ihnen den Fokus und Alma nach. Iberion keuchte. Dann wurde er von einem starken, krächzenden Husten geschüttelt. Einen Moment dachte ich, er müsse sich gleich übergeben. Doch dann beruhigte er sich wieder ein wenig. Wassermagier müssen. Barriere sprengen. Iberion hustete ein weiteres Mal. Brauchen Fokus und Almanach. Letzte Hoffnung. Schläfer darf nicht erwachen. Böser Erzdämon. Hab Fehler gemacht. Verderben. Müssen verhindern. Müssen wieder gut machen. Der Dämon, er schläft unter der Stadt der... Der Guru schrie. Der Schmerz, der Iberion nun erfasste, schien heftiger als alle vorherigen. Dann kippte sein Kopf zur Seite. Einen Moment verharrten Kor Angar und ich regungslos. Stumm und entsetzt. Dann nahm der Templer vorsichtig Iberions Hand, löste sie von seiner Schulter und legte den erschlafften Arm neben den leblosen Körper. Ich sah, wie Kor Angar Iberions Puls fühlte, sah, wie Kor Angar die Augen schloss, einen stummen Seufzer ausstieß, das Haupt senkte und langsam den Kopf schüttelte. Iberion ist tot, sagte er mit leiser Stimme. Dann erhob er sich, öffnete die Augen und sagte nun deutlicher: Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Das war Kapitel 28. Der Fall der Bruderschaft.